Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Wie ist es denn zu diesem Lied gekommen? Im Jahr 1930 war der berühmte Regisseur Josef von Sternberg aus Amerika angereist, um den Roman Professor Unrat von Heinrich Mann zu verfilmen. Eine große Sache. Sternberg als Regisseur und der Star Emil Jannings als Hauptdarsteller. Die Schauspielerin Luzi Mannheim will für die weibliche Hauptrolle vorsprechen und bittet Friedrich Holländer, sie beim Singen auf dem Klavier zu begleiten. Holländer ist bereit. Doch das Schicksal will es anders. Luzi gefällt dem Regisseur nicht, umso mehr der Klavierspieler. Holländer wird für die Filmmusik des Blauen Engel engagiert. Die Verkörperung seiner Vision für die weibliche Hauptrolle findet Sternberg in der völlig unbekannten Marlene Dietrich. Die will unbedingt singen und auch Produzent Pommer will Lieder haben, richtig gute, knackig, eigenwillig, einzigartig. Friedrich Holländer erzählt. Eine Woche später schleiche ich mich in Pommers Büro in der Kochstraße mit etwas unterm Arm, was mühelos den Oscar für Vulgarität einheimsen dürfte. Pommer mit Humpelbein lächelt bereits süß-sauer. Ich selbst finde es schon entsetzlich, bevor ich anfange, und ich lege los. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich hab ein Pianola zu Haus in mein Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jeder Mann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich hab ein Pianola zu Haus in mein Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jeder Mann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Das gefällt. Doch es fehlt noch der Knüller, die Titelmelodie. Etwas wie ein Walzer, aber melancholisch. Tiefgründig und leichtfüßig, aber tragisch. Alle stehen um den Pianisten herum. Produzent Pommer, Autor Heinrich Mann, Zuckmeier, der das Drehbuch schrieb, Schauspieler Jannings und seine Frau, Regisseur Sternberg und die Dietrich. Holländer hat schon eine Idee, spielt sie vor. Die Melodie gefällt nicht schlecht. Nun soll er noch schnell einen Schimmel dazu machen. Ein Schimmel, das sind sinnlose Worte, die man probeweise unter eine Melodie legt, wenn man noch keinen Text hat, um nicht immer nur la la la zu singen. Und Holländer brabbelt: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Und dann noch irgendwas von Männern und Motten um das Licht. Stille. Und dann? Die Wirkung ist unbeschreiblich. Die ganze Gesellschaft klatscht. Ein Stimmengewirr wie am Bahnhof. Aber, stottere ich, das ist ja nur der Schimmel. Was heißt hier Schimmel, brüllt Jannings. Det is er! Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Bei ihm war es von Kopf bis Fuß nicht sehr viel. Kaum etwas über 1,60 Meter. Die aber waren durch und durch auf Liebe eingestellt. Die Frauen liebten ihn, das Publikum liebte ihn, Hollywood liebte ihn. Den funkelnd lebendigen, kreativen Komponisten, Pianisten, Textschreiber und Dirigenten Friedrich Holländer. Er schrieb unendlich viele Lieder für Theaterstücke, Revuen und Filme, gründete Kabarettbühnen, führte Regie und erschuf Legenden. Als er 1976 fast 80-jährig starb, kannte fast ganz Deutschland und fast ganz Amerika seine Lieder. Und fast keiner seinen Namen. Seine Songs bewegen die Menschen bis heute. Immer wieder tauchen sie auch in jungen Produktionen auf. Die Musicalstudenten der Hochschule für Fernsehen und Film in München zum Beispiel stellten ein komplettes Holländer Programm zusammen. Die Studiengangsleiterin sagt, kennt ihr diesen Song? Na klar, kennen wir den. Und dann kommt, aha, das ist von Holländer. Und plötzlich kommt dann dieser Impuls, oh, wenn das von Holländer ist, dann würden wir dem gern mehr machen. Sagt C. Bernd Sucher, Journalist und Professor an der Hochschule. Er betreute das Holländer-Projekt seiner Studenten. Was zeichnet Holländers Kunst aus? eine heitere Melancholie, ein brillanter Wortwitz, musikalische Fantasie, kritisches Denken, eine wunderbare Selbstironie. Holländers romanhafte Autobiografie »Von Kopf bis Fuß, Revue meines Lebens« ist wie ein Musikstück komponiert. Prelude, Andante und Presto, Adagio und Scherzo. Und als Refrain die immer wiederkehrende Titelmelodie »Von Kopf bis Fuß«. Aber schön der Reihe nach. Die Geschichte des kleinen großen Friedrich begann 1896 in London. Familie Holländer, lauter Künstler. Und weil der kleine Friedrich schon 3 Jahre nach seiner Geburt mit seinen Eltern nach Berlin zurückkehrte, wuchs er in das brodelnde Großstadtleben der Jahrhundertwende hinein wie ein Fisch ins Wasser. Die behütete Kindheit und Jugend scheint ihn mit unerschütterlichem Optimismus imprägniert zu haben. Liebevolle Eltern, hübsche Kindermädchen, milde Hauslehrer. Der Schüler Friedrich geht oft ins Theater und ins Kino, wo zum Stummfilm Klavier gespielt wird. Er ärgert sich über die unfähigen Musikbegleiter und bittet um die Erlaubnis, selbst aufspielen zu dürfen. Setzt sich ans Klavier, untermalt improvisierend Landidylle, Mord oder Liebesszene. Das Publikum ist begeistert. Und die Kinobesitzer bitten die Eltern, ihren Sohn doch bitte noch öfter ins Kino zu schicken. Der hochbegabte Junge studiert an der Berliner Musikakademie bei Engelbert Humperdinck, dessen Meisterschüler er wird. Er soll ins Opernfach einsteigen. Doch Friedrich verliebt sich in die leichtfüßige Muse der kurzen Form, der Chansons und Couplets. Revue und Varieté sind seine Welt, die Genres der dunkel blickenden Nachtnymphen. Was nicht heißt, dass er nicht auch an ernsten Themen interessiert ist. Mit 22 komponiert Holländer seine erste Bühnenmusik für das Stück »Die Wupper« der Dichterin Else Lasker-Schüler. Der Erfolg ist so groß, dass plötzlich alle Theater in Berlin nach Holländers Melodien rufen. Und Holländer kann alles. Während er mit der einen Hand das komische Liedchen von der hysterischsten Ziege von ganz Berlin zu Papier bringt, vertont er mit der anderen literarische Werke, expressionistische Stücke von Ernst Toller und Fritz von Unruh. Das Kaleidoskop seines Schaffens spiegelt die fiebrige Fröhlichkeit, das dekadent feurige Temperament der Epoche wider. Seine erste Filmmusik für den Streifen »Kreuzzug des Weibes«, einen hochkarätig besetzten sozialkritischen Film, macht ihn auch in diesem Metier zum Star. Der junge Holländer wird zu einem der begehrtesten Chansonschreiber von Berlin. Das Besondere an ihm ist, dass er was Zeitloses komponiert und gedichtet hat. Zum anderen das Besondere an, dass das ein Mann ist, den man nicht unterkriegen konnte. Da konnte der Hitler kommen und da konnten die ganzen Schwierigkeiten in der USA sein. Und er kam ja auch wieder zurück und das war ja auch nicht glücklich. Aber er blieb immer er selber und er war irgendwie fürs Glück geboren. Selbst im Ersten Weltkrieg hat er Glück. Als der mitten in das schöne Leben hineinplatzt, wird auch Holländer einberufen. Er bringt 1 Jahr Kasernenhof hinter sich und erfährt den Widersinn von 20-mal hinlegen und aufstehen mitten in einer Pfütze. Da merken die Herren Militärs, dass das Theater an der Westfront keinen Kapellmeister hat. Friedrich wird abkommandiert und darf fortan musizierend Krieg führen. 1,5 Jahre lang tingelt er quer durch Frankreich und Belgien, dirigiert Fledermaus und Dollarprinzessin, Wiener Blut und Schardaschfürstin, oft genug im Bombenhagel. Dann ist es vorbei. Holländer zieht die Uniform aus. Bei uns, um die Gedächtniskirche rum, stellt sich manch dummer Schlau, manch schlauer Dumm. Um die Gedächtniskirche rum, erlernt man erst nach jahrelangem Studium. Berlin kocht und schäumt den 20er Jahren entgegen. 1919. Holländer bekommt einen Telefonanruf. Er soll um 8 in die Ansbacher Straße 9 kommen. Die Luft ist blau vom Zigarettenrauch und tote Cognacflaschen liegen auf dem Boden. Ein blonder Herr am Tisch stellt sich ihm vor. Gestatten? Kurt Tucholsky. Peter Panther, Ignaz Wrubel, Theobald Tiger, Kaspar Hauser. Es sind noch andere Leute dort. Zum Beispiel ein Herr Klabund. Wie bitte, denkt Holländer, das hört sich ja an wie die Mischung aus Klabautermann und Vagabund. Der Schriftsteller Walter Mehring und der liebe Gott der Literaten Joachim Ringelnatz. Wie heißen bloß die Leute hier, wundert sich Holländer. Es geht um die Gründung eines politisch-literarischen Kabaretts unter dem Namen Schall und Rauch. Die Führung übernimmt Max Reinhardt. Die versammelten Sänger und Schauspieler sind von der Idee inspiriert, legen gleich los, improvisieren Tagediebe, Zuhälter und Lastenträger. Alles echte Berliner Schnauze. Dann eine Göre, schlank, krumm und kreidebleich. Ihr Monolog, ein Blick auf das Leben von ganz unten im besten Nuttenjargon, sprudelt nur so aus ihr heraus. Die Dame heißt Blandine Ebinger. Und zum dritten Mal muss sich Friedrich wundern, aber so heißt man doch nicht. Holländer ist entzückt von Blandine. Blandine ist entzückt von Holländer. Sie werden ein Paar. Und der kleine Friedrich erschafft für seine magere Muse eine Kunstfigur, Lieschen Puderbach, das schräg lispelnde Berliner Hinterhofkind von gerissener Naivität, dem er mit einer ganzen Reihe von Liedern zur Berühmtheit verhilft. Wo Mutter wäscht in Vorderhaus, da ist es mir geflehen. Da lag in Groschen auf dem Tisch und hat mir angesehen. Frau Wischner ging mal raus was holen. Der Groschen, der lag da. Und plötzlich hatte ich ihm gestohlen. Weiß nicht, wie das geschah. Die Liebe ist ganz Holländers Metier. So sehr, dass er sich im Laufe seines Lebens insgesamt 4-mal vermählt. Und das waren nur die Ehen. Ja, der war ein Womanizer. Er war klein und zierlich, also war just nicht der Siegfried. Und alle Frauen, die er haben wollte, hat er offensichtlich gekriegt. Es ist ja nicht nur das Aussehen, sondern das behaupte ich immer, der größte Ding ist Charme und Höflichkeit. Und Charme ohne Geist gibt es nicht. Charme und Geist und Fantasie. Eine lebensfrohe, turbulente Zeit. Friedrich und Blandine mittendrin. Zwischen Kleider zuknöpfen und in die Oper gehen entsteht noch schnell ein Weltschlager. Und 1931 gründet Holländer das Tingeltangel-Theater, eine Kabarettbühne, an der er alles selbst produziert, inszeniert, komponiert und textet. Und die nicht nur vor Witz sprüht, sondern wo es auch politisch engagiert und sehr kritisch zugeht. C. Bernsucher. Das Tolle ist ja, dass er eben so mutig war. Ich meine, der hat ja zu einer Zeit, als es schon gefährlich war, Lieder und Songs komponiert mit Texten, die ja auch von den Nazis verstanden worden sind. Ich meine, zum Schluss waren da ja schon Trupps in den Vorstellungen, die das gestört haben. Und dieser Song, an allem ist der Jude schuld, also die könnte man ja jeden Tag spielen, heute auch noch. Also er war mutig und er hat ganz schnell politische Verhältnisse durchschaut. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind, sie sind und sind dran schuld. Und glaubst es nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld. Ach so? Im Tingeltangel gehen die Stars ein und aus. Bert Brecht, Erich Mühsam, Marlene Dietrich, Theo Lingen, Rosa Valetti und alle anderen. Und inzwischen wandelt sich die Welt, fast unbemerkt. Die geschwächte Demokratie liegt in den letzten Zügen. Noch glaubt man's nicht, doch auf der Weltbühne kündigt sich ein neuer Protagonist an. Vorhang auf für die Herrschaft von Fanatismus und Perversion. Noch glaubt man lachen zu können. Noch komponiert und textet Holländer, noch singt die Blandine seine Lieder, noch klatscht das Publikum und noch glauben die Optimisten, dass der Spuk bald wieder vorüber sei. Aber Holländer ahnt schon, dass es anders kommt. Die frechen Texte werden gefährlich, Spott und Kritik sollen in Blut ersäuft werden. Sein Kabarettprogramm, das er 1932 im Tingeltangel auf die Bühne bringt, heißt »Höchste Eisenbahn«. In einem der Lieder besingt eine junge Frau die Versuchung, die Notbremse ziehen zu wollen. Der Zug, der fuhr ganz ruhig, die Bremse sah mich an. Ich denke noch, was tue ich? Da war die Hand schon dran. In meinen Adern sang es, mein Herz wie Rasen schlug. Ich konnte mich nicht mehr bremsen. So bremste ich den Zug. Mitten in der Vorstellung. Zwei Nazis springen auf die Bühne und bespucken den Pianisten. Es ist soweit, denkt Holländer. Er packt seine Sachen und geht mit seiner zweiten Frau, der Kabarettistin Hedy Schoop, nach England. In sein Geburtsland, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt. In der British Broadcasting Corporation, den Rundfunkstudios, die mich zum Dirigieren eines Konzerts einlädt, werde ich von Journalisten höflich in ein Interview gedrängt. Was ist dieser Mr. Hitler und seine Bewegung, fragen sie. Der Teufel, antworte ich. Come now, sagen sie. Wie viele Anhänger dieser Mr. Hitler denn schon habe, fragen sie. So ziemlich das ganze Volk, erwidert Holländer. Come now, sagen sie. Zuletzt kommen ihm aber Selbstzweifel. Von zu Hause erreichen ihn Briefe. Es sei alles nicht so schlimm, die Flucht unnötig gewesen. Deutschland sei frei und zivilisiert, die Lage harmlos. Holländer hat Heimweh, möchte den beruhigenden Stimmen glauben und kehrt zurück ins freie, zivilisierte Deutschland. Der Bahnhof steht noch da und die Leute sind höflich. Und Friedrich und seine Hedy freuen sich auf das Wiedersehen mit der Schwiegermutter. Die lehnt gerade aus dem Fenster, als sie aus dem Taxi steigen, und macht komische Zeichen hin zur Straßenecke, wo eine Kneipe ist. Minuten später trifft man sich dort. Was ist los? Die Gestapo. Sie durchsuchen gerade die Wohnung, beschlagnahmen Schriften, Bilder, Werke und fragen nach Holländer. Was tun? Sofort weg von hier, sagt die Schwiegermutter, zurück zum Bahnhof. Die beiden nehmen ein Taxi. Eine furchtbare Fahrt beginnt. Hat der Fahrer etwas bemerkt? Ist er ein Nazi? Warum fährt er einen Umweg? Auf dem Bahnhof. Gleich den nächsten Zug ins Ausland. Zum Glück fährt gerade einer nach Paris. Abfahrt in wenigen Minuten. Da naht schon der nächste Schrecken. Sie müssen ihre Pässe abgeben. Eine furchtbare Nacht folgt. Aber alles geht gut. Paris, Freiheit. Auf der Berg- und Talbahn, wo die Wagen Purzelbäume schlagen und du zwischen Heißwasser und Kotzebusch wankst. Immer fährt mit dir, hinter dir, im allerletzten Wagen, ein blinder Passagier, die Angst. Immer mit dir mit, fährt die Angst. Doch das ist erstmal nur das pure Leben. Paris, Sammelbecken für Immigranten. Heimatlose Künstler versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen. Einer handelt mit Pornobildchen, ein anderer schreibt Filmmanuskripte. Man schläft, man darbt, man träumt. Manchmal begeht jemand Selbstmord und manchmal bekommt jemand ein Abendessen für einen Liedvortrag. Holländers Glück lässt ihn auch diesmal nicht im Stich. Er bekommt eine Einladung mit Vertrag nach Hollywood. Gut, er hatte natürlich Glück, dass er Musik machte. Also Brecht, Thomas Mann, die waren natürlich aufgeschmissen mit dem Englischen. Die konnten einfach nicht mehr weitermachen. Oder nur ganz schlecht. Also wenn Sie die Hollywood-Elegien von Brecht sind ja praktisch nur dieses Unverständnis einer Kultur, die ihn auch nicht arbeiten ließ. Aber er hatte natürlich Glück, dass er Englisch konnte, dass er in einer Familie aufgewachsen war, in der Zweisprachigkeit schon da war. Also der hatte überhaupt kein Problem mit dieser Kultur. Und offensichtlich hatte, so unangepasst er in Deutschland war, so gut konnte er sich anpassen an andere Kulturen, sonst wäre das ja in Amerika nicht gut gegangen. Das große Happy End ist es noch lange nicht. Der amerikanische Traum geht beinahe schon wieder in die Binsen. Kaum durfte er ein paar Liedchen komponieren, da läuft sein kurzer Vertrag aus und wird auch nicht verlängert. Holländer will aber nicht aufgeben. Mit dem Geld für die Rückfahrt gründet er ein Kabarett, ein amerikanisches Tingeltangel. Eine Gruppe Verzweifelter arbeitet da fieberhaft am Programm und am Haus mit. Und sie schaffen es. Die Premiere wird ein Riesenerfolg. Im Gästebuch stehen Gary Cooper und Claudette Colbert, Betty Davis, Ernst Lubitsch, Buster Keaton und Ernest Hemingway. Und alle anderen auch. Und Charlie Chaplin schrieb, »Never laughed so much before«. Dann verschwindet der treulose Geschäftsführer mit der gesamten Kasse. Und Holländer steht wieder einmal vor dem Nichts. Bange, hoffnungslose Wochen und Monate folgen, bis der letzte Dollar aufgebraucht ist. Und es geht unversehens wieder ein Stern auf. Telegramm aus Paris, Angebot für eine Filmmusik. Köder genug, um einen 3-Jahres-Vertrag bei Paramount zu bekommen. Diesmal kommt für Friedrich Holländer endlich der echte Durchbruch. Er trifft die richtigen Leute, dreht Filme mit Lubitsch und Billy Wilder. Und bald reißen sich alle großen Regisseure und Produktionsfirmen um ihn. Holländer ist einer der meistbeschäftigten Komponisten Hollywoods in den 30er bis 50er Jahren. Schreibt über 150 Filmmusiken und arbeitet mit allen Stars, mit Greta Garbo und Lauren Bacall, mit Cary Grant, James Stewart, Spencer Tracy, Humphrey Bogart, Marilyn Monroe und wie sie alle heißen. Seine Songs eroberten die amerikanischen Charts und wurden von den größten Musikern gesungen, von Bing Crosby, Louis Armstrong, Billie Holiday. Auf der Höhe seines Erfolgs siegte das Heimweh. 1955 kehrte Holländer nach Deutschland zurück. Die Zeiten hatten sich geändert. Die Musik auch. Da komponierte er nicht mehr, schrieb lieber Bücher. Eindringliche, komisch-tragische. Zu einem von ihnen, Menschliches Treibgut, hatte kein geringerer als Thomas Mann das Vorwort verfasst. Was Künstler von Holländer lernen können, ist, dass sie sich nicht politisch, gesellschaftlich mit ihren Songs, mit ihren Theaterstücken, mit ihrer Malerei raushalten dürfen. Dass man sozusagen als Künstler jederzeit sagen, malen, singen muss, was man draußen wahrnimmt. Dass man praktisch in der Gesellschaft verankert ist und diese gesellschaftliche Verantwortung, die man hat, weil man ja in der Öffentlichkeit steht, dass man die nutzt. Und dass man mit offenen Augen durch die Gegend geht. Und ich habe nichts gegen Träumer, überhaupt nicht. Aber man muss sozusagen träumend im Leben Stellung beziehen. Und das müssen alles Künstler. Und das kann man von Holländer lernen. Und vielleicht auch, dass man den Humor bewahrt. Auch wenn es noch so pervers kommt. Was? Starker Tobak. Starker Tobak. Wilder Sinne. Gieriger Fraß. Was bin ich für ein Perr, für ein ganz perverses Ass? Sie hörten Friedrich Holländer, der Schlagerfürst, von Katalin Fischer. Es sprachen Gabi Hinterstoißer und Thomas Birnstiel. Technik Ulrike Schwarz, Regie Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.